ein weißes Ei mit roten Punkten und am dicken Ende grün und am dünnen Ende blau mit einem grünen Fleck und sieht sehr interessant bemalt aus. Ich war das nicht. Wenn man seitlich hat, könnte man sogar sagen, da ist ein Gesicht drauf. Tja. Ich pell mir das jetzt. Weil das ist noch von Ostern. Also übrig geblieben quasi. Ein paar sind noch da. Wir haben nicht gefärbt. Wir haben die so gekriegt. In so einem Osterkörbchen aus Porzellan oder einer Osterschale, wie auch immer. Geht gut ab, die Schale. Es hat eigentlich vegetarisch Eier essen. Also vegan ist es mit Sicherheit nicht. Ist mir aber auch egal. Weil ich mag Eier. So. Ja. Und steck mir das jetzt in den Mund. Und währenddessen kann er dann das Intro laufen, ne? Also, lecker. Lecker. So lecker. Herzlich willkommen hier im Kellerstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 181, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Hattet ihr eine gute Zeit um Ostern herum? Meine war ganz okay, aber hört selbst. Heute ist Freitag, der 29.03.2024. Black Friday oder auch Karfreitag, wie die Reliquien sagen. Wir gehen heute mal die Standardrunde, denn es soll Neuigkeiten von der Giftbox geben. Warten wir es mal ab. Das ist aber auch so ein Brüllwürfel, dieser Hahn. Meine Zeit, der ist viel lauter als zuletzt. Hölle, wenn ich da Nachbar wäre... Ja, da hätte ich wahrscheinlich öfter Geflügel, aber naja, bin ich ja nicht. So, La Giftbox, eine Holzhütte im Blockhaus-Style, bretterig. Mal ein Foto machen. Ihr wollt ja auch was sehen, ne? Also hübsch, mit zerschnittenem Autoreifen und einem Pflanzbehälter aus Waschbetonstein. Ah, hier ist ein schönes Schild dran. Vom Bürgerverein Lindler Falkenhof e.V. Zitat: In der Giftbox kann jeder ungenutzte Dinge verschenken. Sachen, die verschenkt werden, müssen sauber und benutzbar sein. Verschenkt nur Sachen, die ihr auch Freunden schenken würdet. In die Giftbox kann ab sofort funktionstüchtige Gebrauchsgegenstände, die nicht mehr benötigt werden, hineingestellt werden. Egal ob Weihnachtsdekoration, DVD oder Bilderrahmen. Umgekehrt darf etwas aus den Regalen mitgenommen werden. Altkleider, defekte Gegenstände sowie Nahrungsmittel gehören aber nicht hinein. Das gleiche gilt für Sperrmüll und große Gegenstände, die gar nicht in die Regale passen. Das Projekt funktioniert nur, wenn jeder etwas Ordnung hält und Freude an der Box hat. Das Prinzip ist einfach. Jeder kann hier Überflüssiges bringen und damit jemand anderem eine Freude bereiten. Der Keller ist leer, das Gewissen rein. Das Konzept soll die Nachhaltigkeit fördern, Müll vermeiden, Ressourcen schonen und die Nachbarschaft stärken. Zitat Ende. Da ist sogar ein Türschließer, ey, das ist ja der Hammer. Ich mach mal auf. Jo, kein Licht, aber hier oben ist noch eine Leuchtenreihe mit Birnen. Schön. Geräumiger, doch hier ist Licht. Tatsächlich, die haben hier oben einen LED-Strahler. Kann man den, oder? Nee, der geht wahrscheinlich mit dem... Bewegungsmelder oder keine Ahnung. Bitte wegen der Feuchtigkeit im Winter keine Bücher einstellen. Danke, ihr Bürgerverein. Ich bin die Kerzen getreten. Das zu Karfreitag, das gibt Unglück. Das kennst du? Ja. Also das war damals noch, ja, aber hier auch eine schöne Ecke für Schuhe. Ich kann ja eigentlich mal so ein Ding, ich drehe mich einfach mal rum, das kann man hier gut machen. Das ist dann das Giftbox Panorama, hier in der Giftbox mit Regälchen. Oben kriege ich nicht ganz mit, macht aber nichts. Da liegt ja eh nur so eine Deckenlampe drauf. Ja, dann haben wir ja hier mal ein Bild. Ja, Bilder sind hier auch, also Spiele, Bilder, Bücher, DVDs, eine Kaffeemaschine, zwei Klamotten und ach, alles Mögliche. Ist jetzt schöner, riecht auch noch schön holzig. Die Nägel von der Dachbebretterung sind ein wenig neben dem Balken, aber hey, was soll's. Man hat sich Mühe gemacht, ich finde es gar nicht so schlecht. Was das hier ist, das weiß ich noch nicht. Kerzenhalter, kannst du aufhängen. Das hier ist für Kerzenhalter. Ah, das nicht. Nee, das ist nämlich so ein... Zum Aufhängen. Wofür ist die Latte da? Damit man was hängen kann. Vielleicht hält die Bretter aufeinander, damit die nicht auseinanderfliegen. Ja. Das ist da hier drüben auch, damit die Front nicht abfällt. Das ist quasi ein Spanner für die Frontbretter. Ja, aber besser gemacht als vorher. Gut, gut. Allerdings nicht wirklich. Ja, na denn. Mit Regenrinne. Da guck, besser als zuletzt. Schön. Hatten wir richtig gemutmaßt. Das heißt, wir haben jetzt die Gifhütte. Was ist hier? Hier ist etwas. Könnte Döner sein. Nee, ein Glas mit. Das sind fermentierte. Jetzt liegt hier überall Glasscherben rum. Das ist ja ekelhaft. Das sind fermentierte Orangenscheiben oder sowas. Ekelhaft. Hat hier einer, vielleicht wollte das einer in die Giftbox bringen. Bäh. Ja, man weiß es ja nicht. Also aus der Giftbox wurde eine Gifhütte, eine Gifhut. Und die nächste Stufe wird wohl ein Gifhaus sein. Vielleicht, wenn das Bürgerhaus irgendwann mal kein Bürgerhaus mehr ist, dann macht man da eine große Gifhalle draus. Wir werden es erleben. Ach, guck mal, wenn das der Schasen sieht oder überhaupt ein Camper. Ja, hier hat einer einen Campingwagen aufgebaut, also aufgestellt, so dass man noch reingehen kann, so mit Stützen runter und so. In absoluter Schräglage, also nicht vorn und hinten, sondern in einer Seitenschräglage von, ich tippe mal auf 10 Grad. Kann man machen. Ja. Wer weiß, was da aus den Schränken fällt oder wenn man da reingeht, zu nah an die eine Seite, der Schwerpunkt verschiebt sich, weiße Kastanienmännchen, Stichwort. Ne? Also dicker Typ, dünne Beine, stehst du an der Seite, fällst du mit der ganzen Chose um. Ja, wer weiß das schon. Die Stützen sind ja eigentlich dazu da, um so ein Ding waagerecht auszurichten. Ne? Aber was weiß ich schon, ich campe ja nicht. Ja, dann hätte das ja nicht stützen müssen. Doch, wenn er sonst nichts. Der steht da auf Rädern. Ja, aber wenn er jetzt 3-4 Tage da parkt, dann würde ich drauf die Stützen runter machen. Aha, gut. So aus dem Winterquartier geholt, hier hin. Endlich wieder Ostern. Werbung vom Discounter. Mit Schokolade. Ich habe jetzt gelesen im Netz, ich glaube via Tagesschau, dass die meiste Schokolade, also der Kakao für die Schokolade, von Kindern geerntet wird, also Kinderarbeit. Und da war, glaube ich, auch irgendwie ein Beitrag, so mit halbem Ohr gehört im WDR. Wenn man Schokolade fair bezahlen würde, aber nagelt mich nicht drauf fest, ups, darf ich das sagen, es ist Karfreitag, müsste so eine Tafel Schokolade 6 Euro kosten. Und dann gibt es diese lustigen Osterhasen für ein paar Cent. Nun ja, also, wir werden fett, schokoladig fett auf Kosten von Kindern. Ist der Hammer, oder? Ist die Frage, wenn wir jetzt dieses Lieferketten-Dings da hätten, so von wegen Kinderarbeit und so, dürfen dann diese ganzen Schokoladenfuzzis, also die jetzt Schokolade machen, egal in welchem Papier, müssen die dann offenlegen, dass der Kakao aus Gegenden kommt, wo die Kinder den geerntet haben? Oder ging es den Ferengis einfach nur darum, das deswegen zu blockieren? Weil dann bricht ja wieder der komplette Zuckersektor zusammen. Und keine Sorge, ich will euch nicht das Schokoladefuttern verbieten, aber bei Interesse lest es euch einfach mal rein. Und denkt drüber nach. So, das war mein heutiger Versuch der Weltverbesserung an Karfreitag. Das? Das ist ein Porsche. Ja, das war der nicht so wirklich beliebt war, weil er halt so aussah und nicht das klassische 911er Design hatte. Ich kenne einen, der noch so einen hat. Wahrscheinlich ein bisschen jünger und in Schwarz. Das finde ich ist das Härteste. So, das ist der Knaller, Leute. Wie geil. Hier ist so ein Auto mit einem Stern drauf. Aber das Geilste ist die Tankklappe. Denn halb auf der Tankklappe und der umgebenden Karosserie hängt ein Haftmagnet mit so einer Schraube drin. Wahrscheinlich, weil die Klappenentriegelung kaputt ist, damit die Klappe nicht aufgeht. Jetzt fährt er da mit einem dicken Magneten auf der Tankklappe rum. Absurder geht's eigentlich kaum. Aber gut, was soll's. Das ist ja hier ganz ekelhaft. Hui. Schlammig. Eklig, schlammig geht's in den Park. Die Holde ist gerannt. Birgt auch Risiken. Ich renne nicht. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Heute ist auch Tanzverbot. Es gibt Köln-Kalkverbot und es gibt Tanzverbot. Aber kein Rennverbot. So ist richtig. Das ist wohl wahr. Ja, die Jogger, die stünden dann da und kämen nicht weg. Außer sie würden gehen. Das könnte man ja machen. Es gibt doch auch diese Sportart Gehen. Das ist, wenn die Leute so mit verrenkter Hüfte ganz schnell, aber es muss halt gehen sein. Es darf nicht so Fußlupfen Rennen sein. Das ist auch so eine Sportart, wo ich mir dann, was macht denn diese Kanada-Gans hier im Park? Die hat doch sonst drüben. Das ist doch hier eine Schutzgebietsverletzung der Enten. Das geht ja gar nicht. Die Enten maulen auch schon, sitzen auf dem Schwimmbrett rum und meckern. Wahrscheinlich diskutieren sie darüber, was sie jetzt mit der Gans machen sollen. Man darf ja nicht vergessen, hier im Park, also ist ja diese kleine Insel in diesem Schlossparkteich mit diesem Kreuz davor. Morgen. Da hängt zwar schon so ein Korpus, aber die Rückseite ist noch frei. Hier schwimmt auch eine von denen im Schlossparkteich. Das ist nicht gut. Wer weiß. Demnächst der nächste Wes Craven oder so. Krieg der Enten oder der Gänse. Wer weiß das schon. Guck mal, jetzt wo das Wasser hier so schön klar ist, kann man sogar sehen, dass da ein Plastikstuhl im Teich liegt da vorne. Nee, das ist nicht hüfttief, das ist vom Baum her, ich würde mal sagen 40 cm hier, wo man rein, ja vielleicht 50. Treppenstufe, Höhe, müsste 10, ja das passt ungefähr, ne? Und hier die ganzen, der umgefallene Strauch, der hier austreibt. Überall Blüten. Der Frühling kommt, der Frühling kommt. Guck mal, die macht den Adler. Die sitzt da und wedelt mit den Flügeln. So richtig ausgestreckt und windet da vor sich hin. Oder schwimmt die da auf dem Ast? Ey, die sitzt tatsächlich auf dem Brett und kommt hier hin. Kannst du das filmen? Ha, zu spät. Was ist das überhaupt? Ihr müsst euch vorstellen, hier sitzt... Ist das auch eine Gans? Nee, oder? Oder ist das eine Art Reiher? Hat auf jeden Fall einen langen Schnabel. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so ein Vogel, ne? Das ist relativ weit weg. Der sitzt auf einem Brett, breitet die Flügel aus, wie so dieser typische Adler, den man immer irgendwo auf, ja, an irgendwelchen Fassaden sieht. Und dann wedelt er mit den Flügeln so ganz leicht, so nach vorn und hinten. Und das Brett bewegt sich und er fährt rückwärts. Das ist der Hammer. Gar nicht mal so blöd, das Tier, aber das sieht echt nach so einer Art Reiher aus. Er hat einen langen, spitzen Schnabel. Das ist keine Gans und keine Ente. So viel ist sicher. Ja, kein Tele am Handy überhaupt. Uraltes Betriebssystem, ich kriege keine Warnmeldungen. Nicht mal hier vor diesen, ist das, oder ist das ein, würde der sagen, vom Schnabel her wäre das ein Storch. Aber es gibt ja keine Störche, die komplett dunkelbraun sind oder fast schwarz. Das ist eine Art Reiher, garantiert. Ich weiß es doch nicht. Ja, wir haben den leisen Freitag. In Lindler läuten die Glocken. Das ist normal. Ja, ja. Aber das ist ja vielleicht hier nicht. Ich habe ja gestern im Fernsehen gesehen, es gibt diese leisen Tage hier zwischen Karfreitag und Ostern irgendwie. Da läuten dann keine Glocken. Dafür gehen Kinder mit so Klappern und so einer Ratsche durch die Gegend und machen Lärm. Und die Anwohner, boah, also dieses Klärwerk, ich glaube, das verwest gerade komplett. Mmm, lecker. Ja, neulich waren diese braunen Enten drauf, das wundert mich jetzt nicht. Und das hat wohl Tradition da. Und da war da so eine, ich denke mal 14-Jährige, die etwas Jüngeren auch erklärt hat, wie sie da klappern und rasseln müssen. Das muss nämlich vollkommen synchron und choreografisch passieren. Ja, und Glocken läuten da eben nicht. Hm, hier läuten Glocken. Aber hier habe ich auch noch keine Kinder mit Klappern durch die Straßen ziehen sehen. Oder ratschen. Das eine Kind hatte so eine Klapper. Das hat der Opa noch selber gebaut. In den 30ern oder was, keine Ahnung. Und ein anderes Kind hatte so eine Ratsche vom Bauch gebunden. War das Linkshänder, ne? Ja, weil der Griff war auf der linken Seite. Das sieht aus wie ein offener Fledermauskasten mit so flexiblen Brettchen. Und oben ist eine Achse mit Rundholznocken drauf. Und an der Seite ist eine Kurbel. Und wenn du dann kurbelst, dann macht das so klack, klack, klack, klack, klack, klack. So ratscht dann hinterher. Und das Kind macht das aber ganz abgehackt. So ratsche nach vorne, ratsche nach unten. Einmal rum, ratsche nach vorne, ratsche. Also ich habe das auch nur so mit halbem Auge mitbekommen. Was man eben so macht, wenn man zufällig im Wohnzimmer sitzt und so ein TV ist an. Ein Specht. Specht. Hört mal kaum, du hast eine sehr geräuschintensive Jacke, meine Liebe. Hätte man auch Ratschennocken unter die Ärmel machen können. Oder so einen Rundreißverschluss und die Ärmel enden an den Reißverschluss. Und immer wenn du so vorschwingst, so ratsch, ratsch, ratsch, ratsch, ratsch, ratsch. Noch mehr Specht. Der Vogel, der hat wahrscheinlich auch zu lange neben einer Alarmanlage gewohnt. Gehen wir heute den Berg? Den Berg? Du sprachst von der normalen Strecke, Standardstrecke. Das ist ja da. Und wenn du mittendrin fragst, geh mal den Berg. Ja gut, das Ganze ist ja quasi die Standardstrecke. Irgendwie kommen wir immer an derselben Stelle raus. Ja, aber das hier ist Standardstrecke. Ah, okay. Kurz vor der Standardstrecke ist an der Haustür, Schatz. Ich verwirre meine Holde, habt ihr gehört, ne? Ich habe zuweilen diese Wirkung auf Holden. Boah, 3 Schritte und ich bin schon wieder außer Atem. Sie überholt mich. Heute ist echt nicht mein Tag. Ich weiß gar nicht, wie ich demnächst diesen Nachtcache absolvieren soll. Ich fühle mich gerade so wie so ein Eco-Dreizylinder-Auto mit einer kaputten Zündkerze. Mann, Mann, Mann. Da muss ich ja alles auf meinen Kumpel setzen, weil ich weiß es nicht. Das wird ein sehr spärlicher Beitrag, glaube ich. Also von mir. Zu der Chance, diesen Cache zu finden. Zumindest, wenn es körperlich hart rangeht. Ich bin echt gespannt. Das mal so eine gute Idee war. Je näher der Termin rückt, umso aufgeregter bin ich. Gestern Abend dachte ich so bei mir, guck doch mal, ob du den Film Kentucky Fried Movie irgendwo frei streamen kannst. Oder eben auf einer Plattform, wo du einen Account hast, wie auch immer. Und dann suche ich so im Netz und stelle fest, ja, den gibt's halt über den Fire TV Stick, aber auch auf Join. Gut, habe ich mir gedacht, ob die Holde den jetzt unbedingt sehen will, keine Ahnung. Guckst du mal auf Join. Ich klicke auf Join. Ja, Trailer kannst du gucken, aber für den Film brauchst du einen Account. Gib mal deine E-Mail-Adresse an. Ja gut, ich habe ja so eine E-Mail-Adresse für allen Rotz. Gebe ich die halt mal an. Kriege ich einen Bestätigungscode für die E-Mail-Adresse an die E-Mail-Adresse. Ich klicke da drauf, bin ich wieder bei Join. Schön, überleg dir mal ein Passwort. Gut, habe ich mir ein Passwort überlegt. Damit sollte ja alles schick sein. Ich freue mich auf den Film. Nö, du, der Film, der ist ab 18. Was? Ja, ja, da musst du jetzt noch Teile von der Nummer von deinem Personalausweis eingeben. Klick weg. Hör mal, hätten die nicht von Anfang an sagen können, wenn du hier einen Account machst, ist ja nett, aber wir wollen auch noch irgendwas von deinem Personalausweis. Jetzt werden wieder welche Leute kommen und sagen, ja, die müssen ja irgendwie feststellen, dass du wirklich 18 bist. Ey, wisst ihr was? Ist mir egal, aber Personalausweis, ne? Mm-mm. So, also nicht, scheiß drauf. Trotzdem hätte ich mich gefreut, wenn das von Anfang an irgendwo gestanden hätte, weil dann hätte ich mir den ganzen Anfang schenken können. Da steht einer und umarmt einen Baum. Ja, hat der Söder auch gemacht. Siehst jetzt mal, was da passiert. Du umarmst einen Baum, zack, Genderverbot. Ich weiß ja nicht, wo er es her hat, aber... So, das ist mein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich. Ne? Ja. Eigentlich nimmt man und kuschelt man richtig damit. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist das eine Bestäubung, oder? Auf jeden Fall hätte ich mich ja echt gefreut, wenn die das im Vorfeld geklärt hätten. Aber nein, haben sie nicht. Das hat mich dann tierisch genervt. Gut, dann werde ich dann irgendwann jetzt mal, vielleicht abends spät, wenn du im Bett bist, falls du nicht mitgucken möchtest, aber ich kann den Film nur empfehlen. Ich habe den damals, als er rauskam, das muss in den 80ern gewesen sein, habe ich den geguckt im Kino. Ich fand den echt witzig. Du weißt aber gerade, was Filme angeht, sind unsere Witzspannen oftmals sehr weit auseinander. Ja, das hier ist wohl wahr. Aber du könntest ja zumindest mal angucken oder anfangen zu gucken, um dann zu entscheiden. Aber nicht so pauschal, ach, wenn du das witzig findest, ist das garantiert scheiße, gucke ich nicht. Aber gut. Aus dem Grunde nicht entschieden. Was? Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir den nicht irgendwann schon mal gesehen haben. Nee, der kam nämlich noch nicht irgendwann irgendwo. Also wenn der aus den 80ern ist, dann gab es den garantiert. Okay, ich geb dir ein Stichwort. Zink im Haushalt. Nicht. Vielleicht habe ich nicht so weit geguckt. Okay, aber dann gesagt, Jungfrauen. Immer wenn einer Jungfrau ist und sagt, ich bin ja Jungfrau, auch nicht. Gut. Ich glaube nicht, dass du den gesehen hast, weil ich habe ihn danach nicht mehr gesehen. Ich bin mir da ziemlich sicher, aber gut. Also bevor ich mir jetzt eine Passion oder irgendwas angucke, möchte ich jetzt mal dies Jahr gern gesehen. Meine Mama hat angefangen. Ja. Musst du dir reintun. Die hat angefangen, die zu gucken und hat gesagt nach 10 Minuten, was ist denn das für ein Scheiß? Da ist ja nur dieser deutsche, da ist ja dieser deutsche Schauspieler, der sich da quasi selbst beweihräuchert, irgendwie so. Mhm. Und hat sie nach 10 Minuten ausgemacht und auf Let's Dance umgeschaltet. So. Vom Regen in die Traufe. Ja, nu, das ist ja jeder wie er will, ne? Aber ich möchte doch mitranden. Mitranden? Ja. Also alle gucken das und du willst es auch gucken, damit du dann im Netz so klicker. Nein, aber jetzt kommt im Netz, was da schiefgelaufen ist und ich kann nicht mitreden, weil ich es nicht weiß. Ah, guck. Und das ist jetzt doof. Ja. Die waren vom letzten Jahr alle so begeistert und da habe ich es schon nicht geguckt und da habe ich mich im Nachhinein geärgert und dann hatte ich gedacht, guckst du es diesmal? Und dann habe ich gedacht, nee, mach's nicht. Und jetzt hätte ich mal besser. Ja, siehste, aber das hättest du dann auch irgendwo gucken müssen. Ich weiß. Das hätte ich nicht mitgeguckt, weil du weißt ja, alle musikalischen Sachen, da gehen unsere Geschmäcker echt auseinander. Bei fast allen Filmen, habe ich gesagt. Ja gut, bei fast allen Musik. Manche Musik finde ich ja auch gut, wie zum Beispiel Das Pferd im Schlachthaus oder... Ja, ne? Ja, wobei, so oft darf ich halt auch nicht hören im Auto, das ist dann auch wieder schnassvoll. Und mittlerweile geht's. Ich finde das besser als diese Tatjana. Takfrieda. Takida, okay. Neuroses oder Wolf? Nee. Ja, also mit diesen Neurosen brauchst du mir auch nicht kommen. Neurosen finde ich total scheiße. Neurosen habe ich selber genug. Die muss ich mir nicht nur anhören. Das würde ich unterschreiben. Ich sage ja, meine Lieblingsblumen sind Neurosen und Narzissen. Sie schüttelt mit dem Kopf. Ja, das ist dieser Art Humor. Was machen die denn da? Nee, die sammeln Moos. Der eine schneuzt sich, eine sammelt Moos. Aber wieso macht sie dann die Jacke zu? Vielleicht noch gießen für den Weg nach Hause, damit das nicht zu trocken wird. Ich habe keine Ahnung. Hier geschehen Dinge zu Karfreitag, das kann man sich nicht ausdenken. Frechheit. Weißt du, dieser Schrittzähler in der Uhr, ne? Ja. Der ist so bescheuert. Ich habe wieder meinen Trekkingstock nicht mit. So zum Wedeln. Nein, also die Uhr, die ist so bescheuert. Du kannst ja ums Verrecken versuchen, da mal so eine Zahl wie 5555 an Schritten oder 8888 oder was auch immer zu kriegen, ne? Du bist kurz davor und denkst so, hey, noch 3 Schritte. Du guckst auf diese Uhr und denkst, noch 3 Schritte. Du machst 3 Schritte, das interessiert die Uhr einen Scheiß. Da machst du noch mehr Schritte, es interessiert die Uhr einen Scheiß. Und irgendwann springt sie dann 10 Stück weiter hoch oder 20. Oder jetzt, du gehst und während du gehst, guckst du, dann macht die einen Schritt, noch einen Schritt, noch einen Schritt, noch einen Schritt. Und dann könnte die 5555 kommen. Nein, 5558. Hör mal, also ich erwarte von einer Uhr, die Schritte zählt, dass ich stehen bleibe, drauf gucke, dann hat die Anzahl Schritte. Wenn ich einen Schritt mache, dann geht die einen weiter. Es kann doch nicht so schwer sein. Doch. Ja, könnte jetzt einer kommen und sagen, du guckst ja drauf Und bei einer Digitalanzeige ist ja doof, wenn die ganze Zeit so fluktuiert und sich dauernd ändert. Da kann man ja nichts lesen. Gut, habe ich mir gedacht. Es könnte ein Argument sein von diesen Klugscheißern. Deswegen guckst du auf die Uhr, wartest, bis sich nichts mehr bewegt, lässt den Arm locker hängen wie beim Gehen, nimmst ihn nochmal hoch, guckst drauf. Der Wert hat sich nicht verändert. Da ist nicht noch irgendwas im Speicher. Es tut sich nichts. Du lässt den Arm wieder locker hängen. Er baumelt locker neben mir. Ich mache einen Schritt, schwinge dabei den Arm, so wie bei jedem Schritt. Bleib stehen, guck auf die Uhr, gleicher Wert wie vorher. Ein Scheiß hat sie gezählt. Sie hat mir einfach diesen Schritt unterschlagen. Das ist eine Markenuhr. Nee, irgendwann. Ja? Die zählt im Hintergrund. Ja, die zählt im Hintergrund. Was zählt sie denn dann? Wie lange wartet die denn jetzt, bis meine Uhr mir im Hintergrund was anzeigt? Er hat einen Schritt gemacht. Och, wir nehmen mal an, den halte ich mir eins im Sinn. Ne? So, gut. Ja, machst du noch einen Schritt. Guckst du auf die Uhr, wieder nix. Gar nix. Ja, aber wieso? Aber mal macht sie dann ein, mal macht sie 10. Die weiß überhaupt nicht, was sie tut. Ist das hier vielleicht irgendwie so ein... Das ist so ein Frauending, das wird sie wissen. Das wird sie wissen, ja. Da kommst du mit deiner Logik nicht weiter, das ist ein Frauending. Ah, verstehe. Entschuldige, dass ich jetzt einen Markenname sage. Eigentlich hieß das ja Garm. Aber weil es ein Frauending ist, heißt es Garmin. Hahaha, ha, ha. Die Genderuhr. Für schlecht Zählende. Meine Fresse. Das regt mich doch auf ohne Ende. Die Anderszählende. Ja, super. Werden die jetzt eigentlich in Bayern verboten? Also, da darfst du nur Garm haben, weil wenn du Garm in sagst, dann die Genderuhr, fängt auch mit G an, ne? Die Genderuhr, dann, ja, zack. Das heißt, da müssen sich die Leute, die da verbeamtet sind, Uhren anderer Marken kaufen. Ich weiß es doch auch nicht. Meinst du so eine Apfeluhr? Ich weiß es nicht. Das ist so... Ich hätte ja auch eigentlich original Sternengeld für meine Zahlen wissen. Aber ich bin nicht bereit, sie angewiesen zu finanzieren. Ja gut, hast du deine Uhr nicht am Karfreitag gekauft? Also an so einem Black Friday? Sondern? Über meine Schritte-Challenge Gutscheine und mit Geburtstagsmitfinanzierung umliegender netter Menschen. Über die Schritte-Challenge. Ja. Vorher hattest du genauso eine Uhr, wie ich sie habe. Ja. Ja? Und die jetzige Uhr hat dasselbe Problem wie deine. Und meine die zählt auch irgendeinen Scheiß im... Nein, ja gut, ist ja diese... Halt anders. Ja, ja. Er hat sich bewegt. Mag das ein Schritt gewesen sein? Ich weiß nicht. Lass uns drüber diskutieren. Das Schritte-Duell. Wer hat die besseren Argumente? Und während sie noch diskutieren, ob es ein Schritt gewesen ist im Hintergrund, sind fünf dazugekommen. Die hat man aber nicht gezählt, weil man ist ja noch am ersten hängen geblieben. Ja. Ich weiß nicht, ob die überhaupt was weiß, aber wenn das diese künstliche Intelligenz ist, dann habe ich es lieber blöd. Naja. Vielleicht ist ja auch gerade dann in dem Moment, in dem die versucht hat, den Schritt zu zählen, ein Neutrino durch die Elektronik geflogen, hat da irgendeinen Quant verschränkt und dann zack, Schritt vergessen. Weg. Einfach weg. Oder die zählt die Neutrinos, die durch die Uhr fliegen. Und das hat überhaupt nichts mit deinen Schritten zu tun. Das kann ja auch noch sein. Weil manchmal zählt die... Ja, das ist ja manchmal beim Autofahren, zählt die ja auch. Also du sitzt im Auto und fährst... Und irgendwann, nach 500 Kilometern, hast du 3000 Schritte gemacht oder so. Und weißt nicht, du bist überhaupt nicht ausgestiegen und denkst so, hä? Das geht aber doch nicht. Erinnere dich, was du noch nicht findest. Erinnere dich an die No-Name-Marken, die ich hatte. Auf dem Weg ins Saarland zu Maie hatte ich mein Schrittziel erreicht. Ja, klar. Aber da hatten wir, glaube ich, mit welchem Auto waren wir da gefahren? Mit dem Vorgänger meines. Ja, der war, glaube ich, auch was härter, ne? Nee. Nicht? Nee. Dann war der senftiger. Ich weiß auch nicht. Also es liegt auch ein bisschen an den Straßen. Also wenn... Ja gut, die kann ja auch Löcher haben. Aber ich glaube, also ich mutmaße, die Uhr hat da drin ja einen Bewegungssensor und du brauchst eine ganz spezielle Oszillationsbewegung, damit die das als Schritt interpretiert. Das heißt, es reicht nicht, dass du den Arm nach vorne und hinten schwingst, sondern während dieses Schwungs muss gleichzeitig noch ein Peak kommen, so als wenn dein Körper oder eben dein Schritt irgendwo aufsetzt und der dann nach unten beschleunigt. Und das kannst du dann je nachdem durch so Drehbewegungen mit so kleinen Rücken oder so, kannst du diese Uhr ja überlisten. Und wenn genau das am Lenkrad passiert, wenn deine Hand am Lenkrad ist und du hast genau im richtigen Moment ein Schlagloch, während du da noch eine andere Bewegung machst, zack, ist das eben so. Also ich habe festgestellt, wenn man auf einer Klaviatur spielt, da reagiert so eine Uhr auch ganz gerne mal drauf. Kann man gut machen. Klavier spielen fürs Schrittziel oder Keyboard, was auch immer. Aber dennoch, da zahlt man hunderte von Euronen für so eine Uhr und dann zählt die noch nicht mal richtig. Das ist echt bitter. Ich bin jetzt hier auf dem Weg in der Nähe eines anderen Hahns. Ja, hier hat einer sich so einen schönen Platz fertig gemacht, so mit Kopfsteinpflaster und so einem Backofen oder Grill und so einer Hütte. Und an der Hütte, da sind so verschiedene Blechschilder dran, wo irgendein Kram draufsteht. Wie zum Beispiel, ich zitiere, der Kopf tut weh, die Füße stinken, höchste Zeit ein Bier zu trinken. Oder drink good beer with good friends. Oder Tagesgericht, kaltes Schaumsüppchen von Hopfen und Gerste, in Klammern vegan. Oder wer Bier trinkt, hilft der Landwirtschaft. Oder, jetzt vielleicht weghören, 10 neue Gründe, neue unterstrichen, warum Bier besser ist als eine Frau. Also das steht hier auf diesem Blechschild, ne? Das ist nicht von mir. Nicht, dass man jetzt wieder sagt, ich wäre, nur weil ich hier Fakten bringe und vorlese. Erstens, ein Bier kümmert es nicht, wie du fährst. Zweitens, ein Bier hat keine Mutter. Drittens, ein Bier lässt dich nicht den Müll raustragen. Viertens, bei einem Bier weiß man vorher, was es kostet. Fünftens, ein Bier hat keine Zellulitis. Sechstens, mit einem Bier musst du nie tanzen. Siebtens, ein Bier schmeckt immer. Achtens, ein Bier behauptet nicht, Fußball sei doof. Neuntens, ein Bier sieht morgens genauso aus wie abends. Zehntens, ein Bier hat keinen Anwalt. Und in der Mitte, also es ist schön drumherum geschrieben, um die Mitte, das ist ein Bierglas mit zwei Brüsten und einer Schaumkrone als Frisur. So, jetzt könnt ihr euch selber ein Bild machen, wie es hier bei uns auf dem Dorf auf Nebenwegen aussieht. Das Dumme an der Sache ist ja, es ist Karfreitag. Also könnte man sagen, naja, das Karfreitagsbier, blöd nur, trinken soll man ja auch nicht. Es ist kompliziert. Zumindest keine Klappern, keine Ratschen. Wo ist denn jetzt die Holde? Sie ist weg. Weg. Und ich bin wieder allein. Ja, nicht wirklich. Ihr seid ja bei mir. Wenigstens das. Ah, da ist sie. Ziegen. Heißt das nicht normal Osterlämmchen? Oder haben sie die jetzt schon alle geschlachtet? Osterlämmchen? Schlachten? Für Lammfrikadellen auf der Hamburger Hallig. Aha, mäh, guck da, ne? Aha, ich kann eure Sprache. Ha. Knaller, ne? Mäh. Zack, kommen sie, siehste? Mäh. Das sind aber nicht die mit den 4 Hörnern, ne? Das sind nur die mit den 2 Hörnern. Die haben auch Blechplaketten durchs Ohr getackert. Also diese Piercings für Landwirtschaft. Tennisbälle. Ja, da liegen Tennisbälle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tennisbälle. Und was ist das da hinten? Dieses. Zum Abziehen. Nee, dieses. Nein. Wo diese Fußballer drin sind, die laufen ja nicht über die Wiese, die laufen ja da hinten in so einem Karree, was sie da gebastelt haben. Das ist so Mini, weil es doch neue Auflagen gibt, dass die Kinder und so nur noch in kleineren Feldern. Und ohne Punkte und Tore zählen nicht. Und ach, so ein Ding ist das? Ja. Also quasi ein Kinderzwinger, ja, für angehende FußballspielerInnen? Eine Vermutung meinerseits. Der Kinderzwinger für Fußballspielende. Knaller. Für die Kleinen. Aha. Moin. Für die Kleinen. Mini-Jugend. Für Mini-Jugend. Von Binis und weiß der Geier, bis wie welche Buchstaben. Aha. Gibt es ja E und F und keine Ahnung. Da kenne ich mich nicht so genau aus, weil, Gott sei Dank, haben wir unsere Kinder von hier ein bisschen abhalten können. Also kann man sagen, du findest Fußball doof? Ja. Ha. Noch eine Frage. Hast du einen Anwalt? Stimmt. Ich telefoniere. Also, ich möchte jetzt nicht unbedingt auf dieses Schild zurückkommen, aber vielleicht ein Körnchen Wahrheit. Ach, da. Du kennst doch diese Radmutterkappen, ne? Diese kleinen schwarzen Dinger, die du auf die Radmuttern stülpst, wenn du Stahlfelgen hast und keine Abdeckung drauf. Ja, silberschwarz, die Dinger. So, jetzt liegt bei uns in der Firma an der Pforte auf dem Tresen eine so eine Radmutterkappe in schwarz. Außendurchmesser so gute 19 mm, also Schlüsselweite. Vielleicht auch 21, keine Ahnung. Sieht also richtig voll fett aus. Und ich, von wem mag das sein? Sagt die Pförtnerin vom Audi. Ich denk so, hä? Wieso? Ja, guck mal rein. Ich guck rein. Klar weiß ich, woher die das weiß. Sind ja die 4 Audi-Ringe drin. Markenzeichen für die Originalersatzteile für Radmutterkappen. Aber innen sah die aus, als wäre die für eine 15 mm Schlüsselweite Schraube, also Mutter. So ein kleines, dünnes Ding. Also außen fett, innen klein. Mehr Schein als Sein. Hast du eben auf dem Nummernschildträger gelesen? Da steht ja immer oftmals die Marke der Autowerkstatt drauf, ne? Kfz-Manufaktur und dann der Name. Also, Manufaktur, das ist für mich so wie Cretin d'Automobil. Also, man kann ja von einer Kfz-Manufaktur sprechen, wenn irgendjemand Autos in Handarbeit baut. Aber wenn einer an einem Auto einer Marke lediglich rumrepariert oder rumwartet, kann man ja kaum von einer Manufaktur sprechen, oder? Also, wenn man jetzt mal von meinem Hundegitter ausgeht, könnte man doch von einer Manufaktur sprechen. Nee. Eil, eil, eil. Potters Patronus humpelt. TJ marinierte Hirschkeule. Wie ich das gemacht habe, hört ihr jetzt. Herzlich willkommen in TJs kleiner Küche. Ich ziehe mir gerade mal Handschuhe an, damit das hier ein bisschen professioneller wirkt. Ihr könnt das nicht sehen, aber ist auch vollkommen egal. Ihr könnt euch das vorstellen. Ich habe hier heute eine Hirschkeule. Sieht sehr gut aus, ist aber dummerweise noch in Folie und da muss die erstmal raus. Ich schneide jetzt mal die Folie auf und entnehme dieses formschöne Hirschstück aus der Folie und dann spüle ich das ein wenig ab. Riecht nach Wild, riecht nach Fleisch. Ist jetzt nicht unbedingt was für Leute, die es mit Fleisch nicht so haben. Tut mir leid, aber heute ist dieses ein wenig, der Podcast ein wenig kochlastig, weil es ist ja bald Ostern und Ostern gibt es auch mal Fleisch bei uns. Ich tupfe das ab mit Küchenrolle. Danach werde ich das jetzt hier auf ein Holzbrett legen, wo ich es parieren muss. Parieren, ja. Wer kennt es nicht? Parieren bedeutet, auf dem Fleisch befindet sich so eine Art Silberhaut. Und diese Haut muss weg, weil sie halt nicht so schön ist. Auf dem Fleisch, das mache ich jetzt mit so einem kleinen Messer. Ja, und das wird jetzt ein Weilchen dauern. Aber das muss halt fort. Und wenn diese Haut runter ist, dann können wir das Fleisch einlegen. Weil heute wird noch nicht gekocht. Ich werde es gleich erst marinieren. Aber wie gesagt, die Haut hier muss erstmal runter und gegebenenfalls vorhandene Sehnen müssen auch noch weg. Das ist das erste Mal, dass ich Fleisch pariere. Wichtig ist natürlich ein scharfes Messer und dass man flach unter diese Sehne schneidet, also einsticht und danach leicht gegen die Sehne nach oben an der Sehne entlang schneidet, um möglichst wenig von dem guten Fleisch wegzuschneiden. Weil wäre ja schade drum. Ich meine, wenn jetzt hier schon ein Tier gestorben ist, dann sollte ja von dem Tier nicht so viel im Müll landen. Übrigens, diese Sehne muss man nicht sofort wegwerfen. Die kann man auch noch in die Soße einbringen, weil Geschmack bringt sie ja trotzdem noch. Ich habe ja schon einige Stücke an Fleisch gesehen, aber das hier, das ist doch ein wenig strange. Als nächstes brauche ich erst einmal einen Gefrierbeutel, 3 Liter. Und dann versuche ich, in diesen Gefrierbeutel dieses Stück Fleisch reinzubekommen. Aber ich habe die dumpfe Befürchtung, das wird nicht funktionieren. Deshalb wähle ich eine Schüssel, denn ich muss das jetzt ja in irgendeiner Form marinieren. Und das Problem ist, da brauche ich jetzt was Passendes für. Mal schauen, ob ich da was finde. Ich befürchte jetzt mal nicht, weil möglicherweise unter Umständen vielleicht unser Sohn die passende Schüssel irgendwohin mitgenommen hat. Tja, und dann stehe ich da mit meinem Talent. Finde ich eine Schüssel? Fragen über Fragen. Ich habe hier etwas, das sieht wie eine Schüssel aus. Dann gucken wir doch mal dabei. So, es könnte da reinpassen. Ist zwar eine Salatschüssel, ist mir aber jetzt egal. Irgendwo muss das gute Zeug ja rein. Und wenn man nichts anderes hat, macht man es halt so. In die helle Nudelschüssel tue ich es nicht. Wer weiß, ob es dann nachher rot bleibt. Nun denn, man soll es hineintun, man soll es später öfter auch mal wenden. Ich werde jetzt das Stück Fleisch in die Schüssel legen und dann die entsprechende Marinade zubereiten. Die Marinade selbst bereiten wir wie folgt zu. Ich habe hier Buttermilch. Da sagt man ungefähr für ein Kilo, ungefähr also zu marinieren, ungefähr 200 Milliliter. Nehmen wir 300, ist auch nicht schlecht. Vielleicht tun wir nachher noch ein bisschen was mehr dabei. Wobei, naja, obwohl, könnte ja ruhig was mehr sein. Wir nehmen direkt die komplette Packung. Bisschen mehr schadet nicht. 500 Milliliter Buttermilch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die will da gar nicht richtig raus. Nochmal reinschütten, nochmal rausschütten. Kommen die Butterklöpfchen jetzt auch noch mit? Ja, irgendwie so. Dann als nächstes brauchen wir einen halben Teelöffel Pfeffer. Wir nehmen jetzt einen ganzen. Denn wir haben ja auch die doppelte Menge Buttermilch. So. Als nächstes Paprika. Edelsüß. Nee, oder? Edelsüß. Wir nehmen kein Edelsüß, ne? Wir nehmen Paprika scharf. Wenn schon, denn schon. Paprika edelsüß. Ich müsste doch auch noch anderes haben. Hier, wo ich meine Gewürze für Rosenscharf, hier, wo ich meine Gewürze zusammenmische für die Rubs, die ich zum Grillen verwende. Ein Teelöffel, ja. Das geht jetzt ab. Das wird jetzt lecker. Bin sowieso mal gespannt. Die Buttermilch brauchen wir ja für die, wegen der Säure. Na, war jetzt wohl für einen Groschen mehr. Naja, ich meine, so genau kommt es ja auch nicht. Danach Rosmarin. Geht doch nichts über Rosmarin. Auch das haben wir hier irgendwie ebenfalls einen Teelöffel. Dann ein Teelöffel Salz. Dann nehmen wir jetzt gegebenenfalls etwas mehr. So. Und das Beste, das ist jetzt der Oberknaller. Wildgewürz. Da ist schon einiges drin, gemahlen. Da tue ich auch ein bisschen bei. Das ist schon fertig. Das kann man nehmen, muss man nicht. Aber vielleicht ist da noch was drin, was so schlimm gar nicht ist. Das riecht auf jeden Fall sehr lecker. Schütte ich auch noch einen Teelöffel dabei. So, und das Beste kommt zum Schluss. Das sind Knoblauchzehen. Ganze 6 Stück. Die Holde hat auch direkt komplett welche gekauft. Ganz frisch. Da werde ich mich jetzt dran geben. Allerdings ziehe ich dafür wieder Handschuhe an, weil man möchte ja nicht nachher zu sehr nach Knoblauch riechen. Ein lustiges Netz. Das öffnen wir jetzt gleich mal. Vielleicht noch einmal kurz über das Messer spülen. Wir brauchen 6 Zehen. 1, 2, 3. Alles schön voll in der Pelle. 4, ist das ein oder zwei? Das sind zwei. Die hängen nur sehr schön zusammen. Okay. So. Da haben wir das. Würde ich jetzt erstmal vorpellen. Das heißt, einmal kurz die Haut abziehen, damit sie soweit fertig werden. Riecht schon ziemlich gut nach Knoblauch. Ich möchte diesen Knoblauch nicht hacken, sondern ich werde den Knoblauch durch die Knoblauchpresse jagen. Deswegen muss die Schale ab. Ich habe das neulich mal mit der Schale probiert. Das war dann ein Fiasko. Das kam überhaupt nicht richtig durch. Möglicherweise waren die Knoblauchzehen auch schon zu alt. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Was mich auch ein bisschen ärgert, ist diese Arbeitsplatte, die ich hier habe. Die ist nämlich relativ niedrig. Früher, als Küchen gebaut wurden und die Menschen noch kleiner waren, sprich, ich habe die so übernommen, auch von der Höhe her, da kamen die Leute prima dran. Ich natürlich jetzt mit meiner derzeitigen Länge habe da schon die ersten Schwierigkeiten und ich befürchte, meine Söhne, die hätten hier überhaupt nicht wirklich richtig viel Spaß. Aber naja, was will man machen? So, wollen wir noch eben die letzte pellen. Und dann müsste alles richtig schick sein. Die Knoblauchpresse, ja, da ist das gute Stück. Gehört meiner Holden. Darf ich nicht verhunzen, kriege ich wahrscheinlich tierisch Ärger. Mal hinein das Teil. Durchgepresst. Ne, bleibt irgendwie hängen. Ich weiß auch nicht, so toll ist es nicht. Fertig ist. So, haben wir es drin. Handschuhe aus. Wenn wir das jetzt noch ein kleines bisschen da drin verteilen, damit das eine schöne Marinade gibt. Ich brauche jetzt noch einen Schneebesen in der Form. Wo habe ich es denn? Hier habe ich nichts. Ach ja, ist wieder benutzt worden, ne? Nicht? Wo ist er? Wir hatten mal einen Schneebesen, haben wir nicht mehr. Dann nehme ich jetzt einen anderen. Man hat ja noch was mehr. So. Herrlich, herrlich, herrlich, diese Marinade. Rauf aufs Fleisch. Es liegt schön drin. Passt gerade so. Eine gute Idee, dass ich tatsächlich 500 Milliliter genommen habe. Das passt zu dieser Fleischmenge. Das ist gut. Dann haben wir es fertig. Ich mache da jetzt den Deckel drauf. Dann kommt das Ganze in den Kühlschrank. Und dann muss es bei Gelegenheit nochmal gewendet werden. Das ist ganz wichtig, damit die Marinade auch überall dran kommt. Denn wenn sie nur stückweise dran ist und nicht wirklich rund drumherum dran, dann kann sie nicht überall angreifen und dann wird es auch nicht überall zart. Ja, ist eigentlich Quatsch. Ich weiß das in Wirklichkeit gar nicht, weil ich kann gar nicht kochen. Aber ich probiere das einfach. Ihr merkt schon, es ist ein bisschen holperig, aber was soll's. Das wird toll, das wird lecker. Und in dieser Marinade verbleibt das Ganze jetzt für ungefähr 2 Tage unter Ab- und Zuwenden. Und dann sollte alles richtig schick sein. Und mit dieser Vorbereitung endet der erste Teil der Hirschkeule und ich melde mich wieder, wenn das mit der Marinade da durch ist und es an den Braten selber geht. Bis dahin. Ostersonntag war herrliches Spazierwetter. Das haben wir gern genutzt, allein schon um zu sehen, ob der Osterhase sich im Park herumtreibt. Doch hört selbst. Ah, ja, für die Haushalte. Die Kinder sind gestrichen. Unsere? Unsere Kinder sind gestrichen. Aber ein so ein Ding haben wir doch auch, ne? Kriegen wir nachher, wenn eins übrig bleibt. Ansonsten teilen wir uns das mit der netten alten Dame. Ah, kann ich mal eins haben? So sicherheitshalber. Ich will nur in eins rein. Wir haben nämlich hier die Posaune, Gemeindebrief April bis Oktober 24. Und kann ich den wieder in die Tüte tun? Nee, wir brauchen jetzt einen. Ich bringe das aber nicht weg. Ich muss nur mitkommen. Du schmeißt ein. Die Holde, die verteilt diesen Gemeindebrief aus Gründen. Ehrenamt. Ehrenamt, ja, ja. Ehrenamt. Protest quasi. Ehrenamt. Bei Leuten, die nicht grüßen. Kenne ich schon. Ist auch ein Hauch windig heute noch, aber der Saharasand hat sich verzogen. Der Himmel bläut und es sind nur so ein paar Wölkchen da. Ist also ein sehr schöner Ostersonntag, der 31.03.2024. Und während die Holde vor sich hin ehrenamtet, gehen wir gleich noch an der Giftbox vorbei und lagern da noch irgendwelchen Krempel ein. Hier auf diesem Autos, hier auf den Autos, also nicht meine, da ist eine Menge Sand. Musst du darunter auch noch irgendwie? Ja, aber da kommen wir ja nachher zurück. Das heißt, die schleppst jetzt die ganze Zeit rum. Ja, ich muss den Großteil ja hier. Ja, aber dann das darf gleich nicht so ewig knistern in dem Sack. Das ist gut. Aha, ich wusste gar nicht, dass das Protestanten sind. Das ist hier dieses DSGVO. Wir haben jetzt hier eine Liste. Eine Liste der Protestanten. Damit die Holde weiß, wo sie was reinwerfen muss. Jetzt habe ich tatsächlich ehrenamtlich auch was in einen Briefkasten geworfen. Für meine Holde. Unfassbar. Jetzt durchreicht sie noch. Aber ein Türsteher. Ein Pläuschen halten. Du hast frohe Ostern gesagt. Das ist kein Pläuschen. Ja, das war aber sehr small. Mhm. Aber sehr small. Es war so quasi ein Einzeiler, ne? Ja, Freund, wir kennen dich zur Genüge. Der will aber auch jedes Mal, der will jedes Mal auf die Aufnahme. Da ist einer in der Giftbox. Keine Ahnung. Ja, sieht so aus. Sucht bestimmt noch Ostergeschenke. Irgendwas immer. Und was tust du jetzt rein? In diese Giftbox. Bücher, weil das ist kein Winter. Ach, Bücher? Ja. Lass doch mal gucken. Was denn für Bücher? 9 Monate, oh je. Ja, Hammer durch. Das große Buch für Alleskönner, ich hab's drauf. Ja, das habe ich auch durchgespielt. Eben. Geldgeschenke schnell gezaubert, war das auch von dir? Ja, von der Mama mal. Ah, Geldgeschenke schnell gezaubert, wie druck ich mir den Huni selbst? Genau. Hammerhartes Zeug. Das sind die richtigen Lifehacks, die du hier bringst. Ich glaube, das war's. So, jetzt kommt diese Knistertüte da rein. Das war ich nicht, das räume ich auch nicht auf. Weil das ist von da oben dabei. Oh, und sogar Müll, ey, guck dir das an. Einer Trolls gefunden. Hm. Ja, Schweine. Die Schweine. Die Schweine. Alles Schweine. Ah, ein Garten mit Leuten, die mit Kindern Ostereier suchen. Der Hammer. Gut, also, du hast die Giftbox beschenkt. Den Ostergruß umgetragen. Also, 2 Kinder suchen in einem übersichtlichen Garten von circa, ich tippe mal 20 Quadratmetern, von denen ich tippe mal 16 Quadratmetern Wiese sind, Osternester, Ostereier, Osterhasen, Osterzeug. Und 6 Erwachsene stehen drumrum wie eine drohende Gruppe und alle reden durcheinander mit warm und kalt. Boah, wie habe ich das als Kind gehasst. Unfassbar. Ostertradition. Ja, mal gucken. Wir kommen gleich im Park vorbei. Das ist mal voller Absicht. Ob da heute Ostereiersuche ist, ich weiß es nicht. Oder morgen. Was ich gelesen habe, ist, dass im Freilichtmuseum Ostereiersuche sein soll. Vielleicht duldet man da nicht wie letztes Jahr eine Konkurrenzveranstaltung. Vielleicht sind aber auch die letztjährigen Osterhasen mit der Zeit geschlachtet worden. Ich habe keine Ahnung. Aber wir werden ja gleich sehen, ob da irgendwie was abgeht. Oh, ich habe hier einen Pulli über dem T-Shirt und eine Weste an, ne? Und ich schwitze wie ein Schwein, weil die Sonne, die brennt gnadenlos herunter. Das sind die Momente, wo man sich Sahara-Staub wünscht. Also oben, nicht hier zum Wegatmen, weil Quarz ist ja beim Wegatmen nicht so gesund. Ist ja Ostern keine Waffeleier gegessen. Das ist doch gut. Ja, ich weiß. Aber ich sehe gerade Werbung dafür, da kriege ich wieder Hunger drauf. Auf Waffeleier? Ja, gefüllt mit dieser hellen und der dunklen Creme. Ich mag lieber diese dunklen Schokoladeneier mit dem Eierlikör drin. Aber Schokolade geht ja jetzt nicht mehr, ist ja Kinderarbeit. Das hatten wir ja vorgestern, just an dieser Stelle hier, glaube ich sogar, schon mal thematisiert. Müssen wir nicht nochmal machen, aber ja. Jetzt weiß ich, wo der Typ mit dem frisierten Roller wohnt. Was ein Opfer. Nee. Also als Osterhase taugt er nicht. Nee. Und hast du gesehen, dieser Roller, der verbrennt ja fast mehr Öl. Wahrscheinlich, weil er so, der zieht so einen richtig blauen Streifen hinter sich her. Ja, ja. Vielleicht gehst du noch ein Stück weiter rüber und nimmst die da hinten. Die sind schön von der Sonne angestrahlt, gehen auch in Richtung Sonne. Weil ich glaube, dass der Löwenzahn sich auch Richtung Sonne ausrichtet, ähnlich wie Sonnenblumen. Die anderen Dinger hier sind Tulpen, ne? Diese länglichen. Also ohne Tulpen. Hat man wahrscheinlich schon alle für Sträuße geklaut. Die Blätter hat man stehen lassen. Ich weiß das nicht. Da müsste ich meine Blumenbeauftragte im Netz fragen. Oder Flora Incognita. Das Zeug haben wir aber auch im Garten. Da war aber noch nie irgendwie eine Tulpe dran. Doch, die Mini-Tulpen, die habe ich dann ausgesät, wenn ich die von der Nulpentulpen. Kinder, die nach Eiern suchen. Ja, man darf gerade solche Sachen, die an Ostern verschenkt werden, nicht zu nah, also in den Baratten nicht zu nah am Bürgersteig pflanzen. Sonst wacht man morgens auf und dann zack, ist die Blumenpracht weg, weil Leute noch was für die Schwiegermutter brauchten oder so. Und kaufen ist ja zu teuer. Der Osterstrauch für Lau hier aus dem Österbergischen. Hier auch, aber anders. 2 Kinder, 2 Erwachsene. Aber das gräbt im Garten. Das ist interessant. Möglicherweise gräbt es nach Eiern oder Blumenzwiebeln. Ich weiß es nicht, aber auch das ist, aber das sieht wirklich so aus, als würden sich der Löwenzahn genau wie die Sonnenblumen Richtung Sonne ausrichten und mit dem Sonnenstand gehen. Die gucken alle in dieselbe Richtung hier, die Blüten. So, in dem Park hier ist nichts los, tote Hose quasi, lass uns trotzdem mal da durchgehen. Dann vielleicht hinten an Tennisplätzen hoch, dann den Schlenker, ich habe keinen Bock heute den steilen Hang rauf zu gehen. Ich öle ja jetzt schon, dann haben wir wenigstens ein kleines bisschen Abwechslung gegenüber vorgestern. Ja, in unserem tristen. Das Radfahren im Park ist doch verboten, ne? Aber heute ist Ostern. Heute möchte ich nicht Arschloch durch die Gegend schreien. Ja, wir befinden uns hier in den Lindlarer Deichanlagen. Boah, ist das da ein Matsch. Nicht schön. Hier rutscht schon wieder so die Grasnarbe unter den Schuhen. Da muss man aufpassen. Laden. Ah, eine Solarbank. Okay. Auch nicht schlecht. Schön gemacht. Ja, es sind überaus wenige Personen im Park. Mangels Osterhasen im Park. Hier ist auch eine schöne Magnolie. Und eine ganze Menge Menschen werden ja auch im Osterurlaub sein oder gehen Oma und Opa besuchen. Wird Zeit, dass wir auch diese Kaisermagnolie kriegen. für auf der Wiese, da hätte ich schon Bock drauf. Aber du weißt, die sind 2 Wochen schön und dann hast du die Arbeit mit den Blättern. Ja, aber die Arbeit habe ich eigentlich nicht, weil da drunter ist ja Wiese und das macht dann der Rasenmäher mit die Blätter. Kann man auch einfach liegen lassen, das sieht doch schön aus, diese weiß-rosanen Blätter. Wenn ich das mache, halt. Also ich hatte ja als Kind genug Magnolie und ich weiß, wie das mit den Blättern war. War mir als Kind schon egal, kann mir jetzt also egaler nicht sein. Solange wir ja noch Leibeigene bei uns wohnen haben. Ja, aber davon aus, die ziehen zuerst aus. Ja, dann. Wenn du links gehst, kann ich rechts gehen. Ich möchte nicht in deinem Schatten gehen. Der einzige Grund, warum ich mich nehmen will. Also, ich würde gerne in deinem Schatten gehen. Gut. Das ist super. Das nennt sich Symbiose. Jeder, was er will. Genau. Jetzt ist meine rechte Seite viel kälter als meine linke, weil die nämlich voll in deinem Kernschatten ist. Ja. Und ich weiß, wenn du neben mir gehst, bist du voll in meinem Kernschatten. Der dicke alte Mann. Ja, heute ist echt herrliches Wetter. Unser Kirchturm ist immer noch eingehaust, also der Kirchturm der anderen. Ich musste aus dem Kernschatten treten, weil sie ein Selfie macht, Sachen gibt. Und da leuchtet Oma Born herrlich. 3 Kilometer, das ist aber wenig. Ich habe heute nicht die Ich-renne-durch-den-Matsch-Schuhe an. Deswegen der Deich. Ja. Im Watt ist es nass. Auf dem Deich eher nicht. Und weil wir hier keine Komodo-Warane haben, tritt man auch selten in Scheiße. Wobei, die Vergänsung, die könnte da noch Probleme machen. Aber die sind ja meistens unten, um den Teich herum. Hört sowieso keiner, weil es so windet. Bei dem Wind tut's hier die tote Maus nicht. Da müsste ich schon eine tote Katze drauf tun, auf das Mikro. Und wie sieht das aus, wenn du hier so ein riesen Stofftier an der Brust hängen hast? Und dann nimmt das Lavalier wahrscheinlich auch gar nichts mehr auf. Es ist kompliziert. So. Ich kann ja Glück haben. Auto. So, muss man eben aber langsamer werden. Ich die Straße blockiere. Doch. Okay, doch. Die denken sich auch, die glauben, die werden die wieder auferstehen. Deswegen fahren sie halt vorsichtig. Ja, also von hinten sieht das wahrscheinlich auch so aus. Da kommst du mit dem Auto und denkst, entweder ich erwische sie beide oder der Dicke an der Seite eskaliert, wenn ich nur die Frau mitnehme. Also. Die denken bei dem ausladenden Gewand, was ich hier um mich rumschlackern habe, Fettflecken will ich nicht. Ja, wobei, es könnte natürlich auch sein, dass sie denken, dass du wie in diesen Filmen diese kurzläufigen Automatikwaffen so mit an Schlingen um den Armen, so unter den Armen trägst. Und dann die so beidhändig rausreißen kannst und das Auto durchlöchern wie in einem schlechten Film. Ja. Aber ich glaube eher die Kanten und die Wellen im Auto vermeiden. Ich glaube eher, die denken nicht. Die denken nur, wenn sie jetzt wegen dir durch die Baratten fahren müssen, dann fahren sie langsam, damit nicht so viele Steine in Lack spritzen, maximal. Obwohl, nee. Das hätte wieder Physikkenntnisse. Ach so, ja, MINT-Fächer. Ich erinnere mich. Das ist schlecht. Tja. Cool. Ein Golf 1 Caddy mit Verbreiterungen. Ist der Hammer. Mit Verbreiterungen. Porsche-Felgen in Braun und Holzlenkrad. Wie geil. Lass mal geradeaus gehen. Ja, da reißt mal da an dem Ding rum. Das ist Hundeerziehung vom Feinsten. Ja, weil wir es ja nicht gemacht haben. Ja. In der Theorie sind wir immer besser. Das ist ja auch falsch. Ja, aber wir wissen ja, dass wir es falsch gemacht haben. Hallo. Währenddessen im kleinen Walsertal. Geocaching. Ein Geocache sorgte für die Teilevakuierung eines Skigebiets. Weil ein Gast an einem Skiständer hinter der Bergstation der Zwerenalpbahn im Skigebiet Kanzelwand im kleinen Walsertal einen verdächtigen Gegenstand fand, hat man die Zwerenalpbahn und die Kanzelwandbahn im Skigebiet Kanzelwand im Kleinwalsertal evakuiert. Stellt sich raus, der Gegenstand ist ein Geocache, den jemand für unser weltweites GPS-Suchspiel platziert hat. Blöd nur seitens des Owners, es war ein rohrähnlicher Gegenstand, der mit Sicherheit in dieser Form verdächtig wirkt, denn Rohrbomben an Plätzen, die sehr stark von Publikum frequentiert sind, machen alle Leute ein wenig wuschig. Plötzlich war volles Programm. Die Zwerenalpbahn und die Kanzelwandbahn wurden leer gefahren, die Gäste wurden vom Berg gebracht, die Polizei sperrte das betroffene Areal ab. Dann guckten sich die Polizisten das Ding an und stellten fest, naja, wissen wir nicht, was sollen wir machen? Wir fordern erstmal Spezialisten an. Das Ding muss ja schließlich irgendwie gesichert werden. Die Spezialisten identifizierten das Teil jedoch als Geocache und es stellte sich raus, dass zu keiner Zeit Gefahr für Personen im Skigebiet bestand. Ja, es geht doch nichts über einen Geocache in Form einer Rohrbombe an einem stark frequentierten Ort. Nicht. Ich mutmaße, wenn sie den kriegen, wird das teuer. Also, wenn ihr Caches legt, legt ihn nicht da, wo derartig viel Publikum ist und wenn doch, macht das Ding durchsichtig, dass man reingucken kann, deklariert es ganz klar als Geocache und macht auf gar keinen Fall in irgendeiner Form etwas, dass man das vielleicht als gefährlichen Gegenstand, als Bombe oder als sonst irgendwas in der Richtung identifizieren könnte. Selbst nicht, wenn man sich richtig dumm anstellt. Also am besten eine klare, durchsichtige Dose mit einem Aufkleber, Geocache, einer Stashnote und ganz klaren Hinweisen, dass es sich um ein Spiel handelt. Ja, wie gesagt, der Owner wird, wie ich das mitbekommen habe, gesucht und ja, die Angelegenheit könnte doch recht teuer werden. Denn mutmaßlich werden die Bergbahnen für die Kosten und den Aufwand, den sie hatten, irgendjemand in Regress nehmen wollen. Ich bin gespannt. Und bevor ich es vergesse, kleiner Pro-Tipp. Wenn ihr vorhabt, in so ein Gebiet irgendeine Dose zu legen, holt euch die Erlaubnis, dort irgendwas platzieren zu dürfen und erklärt das auch eurem Reviewenden des geringsten Misstrauens. Immer ganz wichtig, je mehr Leute es gibt, denen das Land gehört und die wissen, dass da eine Dose ist, umso weniger Probleme hat man, wenn irgendjemand, der sich damit überhaupt nicht auskennt, sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe da was ganz Schlimmes gefunden. Merkt er selber, ne? Genau. Klingt logisch, ist auch so. Und wenn ihr Sorge habt, dass ihr, wenn ihr den Leuten sagt, hey, ich möchte auf eurem Land irgendwie eine Dose legen oder dem Reviewer sagt, hey, das Ding, das sieht aus wie eine Bombe, aber ich würde das echt gern dort platzieren. Also wenn ihr Angst habt, dass die da Nein sagen, dann war es wahrscheinlich auch eine scheiß Idee. Eigentlich ganz einfach. Damit viel Spaß beim Hobby und kommen wir zu Ostermontag. Ostermontag gab's dann die Hirschkeule. Die Kurzfassung. Das marinierte Stück habe ich morgens aus dem Kühlschrank geholt. Anschließend habe ich Speck in dünne Scheiben geschnitten und den Boden eines Bräters damit bedeckt. Das ist mehr so eine rechteckige, ja, nicht allzu hohe Schüssel, emailliert, wie auch immer, also kein richtiger Bräter, wie man den sonst kennt, wo man da so eine Pute reintut. Dann schnitt ich zwei Zwiebeln in Achtelstücke. Als nächstes stellte ich eine Pfanne auf den Herd, gab ein wenig Öl hinein und heizte auf Maximum. Mehr Power. Oh, oh, ihr kennt das. Während die Temperatur stieg, holte ich die Hirschkeule aus der Marinade, schob anhaftende Marinade grob hinunter mit dem Messerrücken und legte das Fleisch in die Pfanne, um es unter mehrmaligem Wenden rundum anzubraten. Danach gab ich es in den Bräter und verteilte die Zwiebelstücke strategisch günstig irgendwie da drin und drumherum. Die Hirschkeule räkelte sich verführerisch im Bräter, als ich die Marinade mit 500 ml Wildfond verdünnte. Die schüttete ich dann über das Fleisch und noch ca. 300 ml Rotwein dazu. Genau weiß ich's nicht. Eigentlich ist es ja dieser Kochwein und, wie der Name schon sagt, der Wein gehört in den Koch. Naja, abschließend deckte ich den Bräter mit Alufolie ab, die ich gut unter dem Rand verknöselte. Die Luft soll ja nicht unter der Alufolie rauskommen. Die Hitze soll drin bleiben, die Feuchtigkeit auch. Und steckte ein Bratenthermometer durch die Folie in die Mitte des Fleischs. Dann packte ich das Ganze auf die mittlere Schiene im Ofen. Dort sollte es die nächsten 2 Stunden bei 140 Grad herumgaren. Es dauerte 2,5 Stunden, bis die Kerntemperatur von 70 Grad erreicht war. Ich entnahm das Fleisch und packte es in Alufolie. Dann können sich die Fleischsäfte im Fleisch nochmal schön verteilen, während ich die gesamte Flüssigkeit aus dem Bräter durch ein Sieb in einen Topf schüttete, aufkochte, etwas Soßenbinder hinzugab, erneut aufkochte und das Ganze wiederholte, also mit dem Soßenbinder, nicht mit dem durch Sieb schütten, bis die Soße die richtige Konsistenz hatte. Währenddessen briet K1 Pilze, kochte Nudeln und Rotkohl. Fazit: war lecker und Ostern zu Ende. Und mit diesem Bombenschmaus endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 181 vom 04.04.2024. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Ah ja, am Wochenende, also dieses Wochenende, also quasi ab morgen, könntet ihr mir vielleicht mal die Daumen drücken. Bis circa Montag. Das wäre echt nett.